1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, und schon wieder ist das Wochenende rum und wir sind wieder da. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer am Start, am Montag, zu Beginn einer neuen Woche mit einer offenen Sendung. Und das bedeutet, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz wurscht über welches Thema. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht hat den schönen Namen Brunhilde und ist 56 Jahre alt. Guten Morgen, Brunhilde. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, meine Liebe, um was geht's bei dir? Ja, um was es bei mir geht. Ich bin süchtig. Nach was? Nach Essen. Aha. Das heißt, du bist ja esssüchtig, ja, fresssüchtig, könnte man sagen. Könnte man sagen, ja. Aber das ist ein Teufelskreis. Wie viel wiegst du denn? Knapp 130 Kilo. 130? Ja, und ich bin 1,50 Meter groß. Oha, das ist natürlich eine ganze Menge. Ja. 130 Kilo. Und das sieht auch dementsprechend aus. Ja. Also, es ist so, ich schäme mich rauszugehen, weil ich so dick bin. Hm. Wie lange geht denn das schon so, Brunhilde? Dann bin ich traurig und dann esse ich wieder. Ja, wie lange geht denn das schon so? Ein paar Jahre. Ach, du warst früher schlanker? Ja, ich hatte ungefähr 75 Kilo. Ach, ein paar Jahre, sagst du? Ja. Als das anfing mit dem Futtern, ist da irgendwas Schlimmes in deinem Leben passiert? Ja, meine Ehe ist den Bach runtergegangen. Aha. Und danach? Ich hatte Konflikte, einige. Was für Konflikte? Ich habe das können nicht verarbeiten und dann habe ich gegessen. Weil ich wollte mir eigentlich immer was Gutes tun. Ich habe mir dann was gegönnt. Ja. Aber das ist ja... Lass mich noch was fragen zur Ehe. Warum ist die Ehe kaputt gegangen? Warum? Ja, das spielen so viele Faktoren eine Rolle. Ja, sag mal so ein paar Schlagworte für mich. Ja, also mein Mann hat mich in einigen sehr wichtigen Dingen belogen. Zum Beispiel? Was seine Vergangenheit betraf. Was hat er denn gemacht in der Vergangenheit? Es ist, er hat es ja dann während der Ehe wieder getan. Na, was denn? Mein Mann war ein Exhibitionist. Ach. Das heißt, er ist draußen im Park nackig rumgelaufen? Ja. Und hat sich... Vor Frauen entblößt. Hm. Das hat er dann auch während der Ehe gemacht? Ja. Das war ein Konfliktpunkt zwischen euch beiden? Ja. Damit bin ich nicht fertig geworden. Kann ich verstehen. Gab es noch einen wichtigen Punkt? Ja, es ist ja so, ich meine, ich wollte ja auch in der Ehe Zärtlichkeiten und so weiter. Mhm. Hast du die nicht bekommen? Bitte? Hast du die nicht bekommen? Nee, wissen Sie, was er zu mir gesagt hat? Na? Er hat gesagt, ich soll mal aufstehen und in den Spiegel schauen. Aber... Da ging es ja noch nicht um deine Fettleibigkeit, da warst du ja noch eine normal schlanke Frau. Nee, das war, wie ich jetzt schon ein bisschen kräftiger war. Ach so, wie lange wart ihr denn verheiratet? Nicht sehr lange. Wie lange denn? Nur ein paar Jahre. Es war mein zweiter Mann. So, dann hast du dich von ihm getrennt. Ja, ich habe ihn, er hat mir nicht gesagt, dass er einen Prozess hat, dass er Geldstrafe bezahlen muss und so weiter. Wegen dieser Exhibitionistensache. Ja. Ja. So. Ja, hab ich. Dennoch sind die Konflikte da geblieben, innerlich bei dir, und du hast angefangen, aus Frust und Unglück und Traurigkeit zu essen. Ja. Wie viel isst du denn so am Tag? Beschreib mir mal so ein bisschen deinen Esstag. Ja, ich esse vor allem Sachen, die dick machen. Süßes. Ja. Ich esse morgens einige Brote, dann mache ich mir gleich danach was Warmes zu essen. Schon gleich nach dem Frühstück? Ja, so zwei Stunden später mache ich mir was zu Mittag. Ja. Und dann mache ich mir gleich um 2 Uhr, gucke ich die Calvas und da muss ich natürlich dabei was essen. Ja, da isst man dann vielleicht ein paar Pralinen dabei? Süßes esse ich nicht. Also schnuckle tue ich nicht. Ach so, das nicht. Aber absolut nicht. Aber nee. Süßes, du hast gerade gesagt, süße Sachen. Süße. Ja, ich packe mir Pfannkuchen, ach ich packe mir Waffeln, ich so Sachen halt. Ja, Schokolade nicht? Nein, Schokolade nee. Nicht. Also mehr deftige Sachen und wenn dann von ordentlichen Pfannkuchen. Ja. Mit schönen Eier und Butter gemacht und so. Genau. Ja. Und abends? Ja, heute Abend zum Beispiel habe ich mir einen Nudelsalat gemacht. Schön mit Mayonnaise? Ja. Mhm, natürlich. Natürlich. Ja. Und jetzt haben wir, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt kurz nach eins. Wann hast du das letzte heute Abend gegessen? Vor einer halben Stunde. Und was war das? Das waren 2 doppelte Brote mit Kalbsleberwurst. Hast du denn dann immer so Hunger? Wenn du dir einen dicken, ich gehe mal davon aus, dass du einen schönen fetten Teller Nudelsalat heute Abend schon gegessen hast. Ja. Und dann hast du jetzt schon wieder Hunger auf Leberwurstbrote? Ja, es ist oft habe ich ja danach Bauchweh. Aber du, ja? Reibe ich mir den Bauch und dann wird's besser. Du reibst dir den Bauch, aber du brichst das nicht, was du gegessen Nein. hast. Nein. Und du isst das, was du isst, auch dann in dem Moment mit Genuss oder stopfst du es einfach nur so in dich hinein? Meistens stopfe ich es einfach nur so in mich rein. Verstehe. So geht's nicht weiter, Brunhilde, das ist klar, ne? Nee. Was machen deine gesundheitlichen? Ja, ich habe halt viel Probleme mit den Gelenken. Kann ich mir vorstellen, ja. Was ist mit Herz? Bluthochdruck. Auch. Diabetes. Also die ganze Palette. Ja, die ganze Palette. So, das geht jetzt ein paar Jahre so, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Wann war die Trennung von deinem Mann genau? Vor 4 Jahren. Ja. Was hast du denn in diesen Jahren unternommen, das zu unterbinden und wieder runterzukommen von den Funden? Ja, ich war bei Selbsthilfegruppen, ich war in Frau aktiv, ja. Ich war bei Ernährungsberaterinnen. Und das hat nichts gebracht, offensichtlich? Nee. Oder zwischendurch mal was gebracht? Zwischendurch mal. Ich habe mal 11 Kilo, mal 15 Kilo abgenommen. Aber dann der berühmte Jojo-Effekt. Ja, aber irgendwann kann man sich damit auch nicht mehr rausreden. Da muss ja was geschehen. Sonst bist du bald eine schwerkranke Frau oder du bist tot. Mhm. Hast, ja. hast du Kinder? Ich habe 3 erwachsene Söhne. Ach, und was sagen denn die Söhne zu der Sache? Ja, die schimpfen, ich soll abnehmen, ich soll rausgehen, ich soll anfangen zu laufen, also spazieren gehen. Das machst du auch nicht? Nee. Das geht gar nicht mehr richtig, oder? Das geht nicht mehr richtig. Kannst du überhaupt Treppen noch laufen, steigen? Mit Minut kann ich meine Treppe noch laufen, ja. Und einkaufen gelingt auch noch? Ja, da fährt mich mein Sohn, fährt mich einkaufen und tragt mir dann halt alles drin. Ansonsten sitzt du den ganzen Tag in der Wohnung ja. und bist am Mampfen und fühlst dich eigentlich unzufrieden und unglücklich. Ja. Warst du früher berufstätig? Ja. Was hast du gemacht? Ich war Pflegerin für geistig und körperlich behinderte Menschen. Toller Beruf. Anspruchsvoller und guter Beruf. Ja. Und bist du jetzt durch die Fettleibigkeit aus dem Beruf rausgegangen? Ja, durch das ich die Arthrose habe. Und Depressionen und so weiter, ja. Wie stellst du, bist ja erst 56 Jahre alt, bist ja keine alte Frau. Ja. Wie stellst du dir denn dein weiteres Leben vor? Ja, ich bin jetzt in die Adipositas-Gruppe gegangen und hoffe, dass ich dadurch abnehme. Was machen die denn da in der Gruppe? Die beraten auch, aber es sind alles, sagen wir mal, dickleibige wie ich. Und die wurde von einem Arzt gegründet. Und der macht einem Hoffnung, dass wenn man es nicht schafft abzunehmen, dass man dann eine OP bekommt. Hm. Also vor der OP, finde ich, sollte auch mal sehr viel Disziplin stehen. Zumindest der Versuch der Disziplin. Ich glaube, die OP ist die allerletzte Möglichkeit. Denn das Ganze hat ja nun bei dir ganz eindeutig seelische Ursachen. Ja. Das heißt, du musst seelisch wieder auf die Beine kommen. Ich war ja stationär in der Psychiatrie. Wie lange? Ein paar Wochen. Mhm. Und dann war ich 2 Monate in der Tagesklinik. Ach so. Alles schon gemacht? Alles schon gemacht. Alles nichts geholfen? Ja. Das ist manchmal so. Ja. Dann muss man nochmal ran. Sonst geht es nicht. Wenn man nicht, wenn man sich gehen lässt, dann hast du bald 180 Kilo drauf. Ja. Du hast ja heute auch angerufen bei mir. Wahrscheinlich auch in dahinter steckt ja schon die Sehnsucht, dass sich was verändern soll. Ja. Ja. Hast du denn außer deinen Kindern auch noch sonst so Kontakte? Gibt es Verwandtenkontakte, Freunde, Nachbarn? Nein. Nein. Du bist alleine. Ich bin allein. Das heißt. Und das ist schlimm an der ganzen Sache. Glaube ich. Zu all dem kommt die Einsamkeit. Ja. Und nur vom Fernseher hängen ist nur auch nicht das Leben. Nee. Mhm. Hast du denn früher mehr mit anderen Menschen zu tun gehabt, außerhalb deines Berufes? Gab es da Kontakte? Ja. Ja, ich hatte Freundinnen und Bekannte, wo ich hingegangen bin. Und das hat alles nachgelassen? Da habe ich noch ein Auto gehabt, da bin ich noch Auto gefahren. Ja. Und das heißt, je dicker du wurdest, desto weniger wurden die Menschen um dich herum. Genau. Hm. So, allerhöchste Eisenbahn, die Reißleine zu ziehen, Brunhilde. Ich möchte dich sehr, sehr dazu ermutigen, jetzt aber mit geballter Energie und mit Entschlusskraft, die musst du vorher aufweisen, neue Dinge zu unternehmen. Ja. Du hast schon... Du sagst gerade, du warst schon in psychiatrischer Behandlung und Tagesklinik und so. Ja. Ich möchte dich von meinem Psychologen beraten lassen, was du jetzt, nach dem, was du schon gemacht hast, darauf aufbauend Kluges weiter tun könntest. Ja. Es geht nur, weißt du kannst dir von außen Hilfe holen, das ist legitim. Mhm. Aber vorher musst du für dich entscheiden, dass dir auch geholfen werden soll. Und du musst ja ein Ziel setzen. Das Ziel muss sein, dass du wieder auf dein Gewicht kommst, was du früher hattest. Ja. Und dann kannst du auch ein ganz anderes neues Leben beginnen. Du wirst vielleicht in deinen Beruf nicht zurückgehen können, aber du kannst wieder Freundschaften aufbauen, kannst dich vielleicht irgendwie karikativ irgendwo engagieren. Mhm. Also du scheinst hier eine soziale Ader zu haben durch deinen ehemaligen Beruf. Da gibt es viele, viele sinnvolle Tätigkeiten, die man machen kann, die für dich sinnvoll sind und für andere Menschen auch. Aha. Mann, Brunhilde, du darfst dich nicht aufgeben. Dafür bist du viel zu jung noch. Und dafür hast du, glaube ich, wie du mir gerade eine Andeutung gemacht hast, auch ein teilweise trauriges Leben hinter dir. Ja. Jetzt ist eine Zeit gekommen, wo es schöner werden soll. Und das kann nur schöner werden, wenn du dich am Riemen reißt und wenn du sagst, ich will abnehmen, ich will nach vorne gehen, ich will, dass man mir auch seelisch hilft. Abnehmen. Abnehmen. Ja. So, jetzt werden wir dich beraten, mein Psychologe, was du gezielt weiter tun kannst. Ja, danke. Und ich wünsche dir von Herzen viel Glück und wünsche dir ganz viel Kraft, dass du es schaffst und durchziehst und in einem Jahr viel, viel besser dastehst. Danke. Alles Liebe, Brunhilde. Danke. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Du legst auf, wir rufen dich gleich wieder an. Danke. Tschüss. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Sascha, der ist 34. Guten Morgen. Guten Morgen. Sascha, was ist dein Thema? Ich grüße dich. Ja. ich habe jetzt gerade aufmerksam zugehört. Und es ging ja um eine Art von Sucht. Und ich habe auch eine Art von Suchtproblem. Mhm. Das hat jetzt nichts mit Drogen zu tun, sondern ich bin sexsüchtig. Mhm. Was heißt das konkret in deinem Fall? Das heißt konkret, ich hab eine Freundin, die ich wirklich liebe. Seit wann? Ja, die ich wirklich, bitte? Seit wann? Die habe ich seit 4 Jahren. Ja. Ja, ich habe auch einen kleinen Sohn, der wird jetzt 3. Ja. Und zusammen mit dieser Freundin? Ja. Ja. Zusammen mit der Freundin. Mhm. Wie soll man es jetzt sagen? Ich kann keinem Weiberarsch widerstehen. Es geht einfach nicht. Das heißt, du gehst deine Freundin sehr oft fremd? 9 Mal bis jetzt. 9 Mal bisher? Ja. Weiß sie davon? Sie weiß von einem Mal. Mhm. Und sie hat es mir verziehen. Ja. Ja. Wann bist du das letzte Mal fremdgegangen? Jetzt, am Freitag. Am Freitag? Jetzt, am Freitag. Freitag. Wie kam es dazu? Nö, das war verabredet. Also, ich habe da eine Bekannte gehabt und es gibt so einen Treffpunkt in der Stadt, also ich komme aus Dortmund. Mhm. Und ja, und wir haben uns einfach verabredet. Sie wollte einfach mal was ausprobieren, nämlich ein Dreier. Mhm. Und ja. Da gibt es so einen Treffpunkt in Dortmund, einen Parkplatz oder was? Nö, das ist am Stadtgarten, das ist also eine U-Bahn-Haltestelle, wenn man so nehmen will. Wie? Und da geht man hin, wenn man mal einen Dreier machen will, oder wie? Nein, also ich kannte das Mädel schon vorher. Ja? Ja, aber ich muss dazu sagen, ich denke da nie dran. Nee, also, ich wollte erst mal nur geklärt haben, was da in der U-Bahn passiert ist. Da ist eine U-Bahn-Station und da geht man hin und was macht man da? Ja, normalerweise trinkt man sich ein Bier oder raucht eine Zigarette oder ein Joint oder was auch immer. Ja, ja, und dann? Oder irgendwer schießt sich was in den Kopf oder sowas. Das ist jetzt kein Sextreffpunkt oder sowas. Ja, aber da findet ja der Sex doch statt. Oder hat der stattgefunden? Nö. Nö, aber da gerade hast du gesagt, ihr wart da. Ja, wir waren da. Und dann sind wir, ja, halt zu der anderen Freundin gefahren. Mann, jetzt haben wir über heißen Brei rumgeredet. Also es ist gar kein, ihr habt euch da einfach nur getroffen und seid woanders hingefahren. Ja, richtig. Habe ich mich jetzt vielleicht ein bisschen unklar ausgedrückt? Ja, ist egal, macht nichts, kann passieren. Sascha, warum machst du das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sag immer, es macht bei mir Klick. Ja, so wie ich mit dem Finger schnipse. Und dann schaltet sich irgendwas bei mir ab. Bist du denn mit der Sexualität, mit deiner Freundin unzufrieden? Nein, überhaupt nicht. Das heißt, das macht ja auch nach vier Jahren genauso viel Spaß wie am Anfang und ist gut und leidenschaftlich. Ja, ja, ja. Sie ist eine wunderschöne Frau und vielleicht das Perfekteste, was mir je über den Weg gelaufen ist. Aber es macht dann einfach Klick und was suchst du denn dann bei einer anderen Frau? Ich weiß es nicht. Ach Mensch, mach denn, denk nach. Denk nach, du bist 34 Jahre alt. Ja. Es hat alles seine Gründe. Ich weiß es nicht. Also gut, in diesem Fall war es, sagst du, war es ein Dreier? Ja. Mit noch einem Mann oder einer Frau? Eine Frau. Ein Mädchen. So, ja. Das ist natürlich, ist das zum ersten Mal, hast du zum ersten Mal die Erfahrung eines Dreiers gemacht? Nein. Ist das so ein Thrill, der dir da vielleicht fehlt in eurer freundschaftlichen Sexualität? Ich weiß es nicht so richtig. Es ist nichts Definierbares. Es macht einfach nur Klick und alles schaltet sich bei mir ab. Es ist, als wenn sich meine vordere Gehirnhälfte irgendwie wegschalten würde. Wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, ich sehe ein attraktives Mädel auf der Straße und wenn die sagen würde, hör mal, hast du Bock auf eine Nummer, dann wäre ich sofort dabei. Ja, also ich meine, alle Leute kriegen ihre sexuellen Reize ab, jeder, der irgendwo hingeht. Richtig. Aber wir sind ja alle, und du bist ein erwachsener Mann von 34, ein erfahrener Mann, der sich für seine Freundin entschieden hat. Und dann kann man einen sexuellen Reiz auch dann mal so genießen und das war es dann und geht dem nicht nach. Ja, kannst du mir irgendwie sagen, wie ich das machen soll? Nein, deswegen frage ich ja so, da muss ja etwas noch Gravierenderes hinterstecken, wenn das so eine Macht hat, dass sich das immer wieder zu anderen Frauen zieht. Schützt du dich denn wenigstens bei den anderen Frauen? Ja, das tue ich. Das schon, ja. Das tue ich. Obwohl ich schon 6 Kinder habe, aber... Du hast 6 Kinder schon? Ja. Mit 5 davon habe ich nichts zu tun. Ja, das ist ja auch kein tolles Lebenskonzept. Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich kenne sie mit Namen und ich habe sie auch alle schon mal gesehen, aber ich habe halt nichts mit ihnen zu tun. Warum kümmerst du dich denn nicht um die Kinder? Naja, weil die meisten leben in einer festen Beziehung und die wissen überhaupt nicht, dass ich überhaupt der Vater bin. Bis auf zwei Ausnahmen. Aber wahrscheinlich bist du auch schuld daran, dass sie es nicht wissen, oder? Wenn du dich von Anfang an nicht um die Kinder gekümmert hast. Wieso hast du denn so viele Kinder, wenn du dich überhaupt nicht für Kinder interessiert? Warum fühltest du nicht? Ich hab, ja, ich meine, mein Gott, der Älteste ist 14 jetzt, ja. Und ich habe mich damals, ich weiß nicht, du warst ja auch mal jung und da hat man sich einfach nicht drum gekümmert. Doch. Ich habe damals immer gesagt. Du scheinst dir generell wenig Gedanken zu machen über dein Handeln, oder? Ja. So scheint mir das zu sein. Teilweise. Wenn man 6 Kinder hat und so wenig Verantwortungsgefühl hat, finde ich schon erschreckend, muss ich dir sagen. Das finde ich schon sehr erschreckend. Ich finde es auch erschreckend, sonst hätte ich dich angerufen. Ja, so. Und jetzt hast du eine Frau, mit der du 4 Jahre zusammen bist, eine Freundin, die du liebst. Ja. Mit der du eine gute Sexualität hast. Ja. Und machst dann immer wieder so einen Scheiß zwischendurch. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, dass man sich dann nicht einfach im Riemen reißt und sagt, ich mache es nicht. Schluss, aus. Ja, ich hole mir einen runter, wenn ich Bock habe auf eine andere Fantasie oder so, und dann ist es gut. Ja, also das sollte nicht das Thema sein. Also ich meine, ich bin ein Kerl, also hole ich mir sowieso einen runter. Es ist halt einfach nur so, wirklich, als wenn es einfach nur Klick macht und dann schaltet sich alles bei mir ab. Sascha, das kann einmal passieren. Das kann von mir auch zweimal passieren, aber da muss man sich doch im Blick haben. Und wenn man sich nicht im Blick hat, dann muss man auch so viel Arsch in der Hose haben, dass man es dann auch weiter seiner Partnerin, in deinem Fall eine Partnerin, dann auch sagt. Du hast es einmal, hast du es von dir aus das erste Mal gesagt oder ist sie dir auf die Schliche gekommen? Nein. Das Mädel, mit dem ich ihr fremdgegangen bin, hat sie ins Ohr geflüstert. Ach so. Ach so, ich hatte gerade noch gedacht, dass du es ihr gesagt hättest. Nein. Also auch noch eine feige Socke. Ja, sie ist zu ihr hingegangen und hat ihr ins Ohr geflüstert, dass sie eine geile Nummer mit mir geschoben hätte. Ja, Warum hat die das gemacht? Weil dieses Mädel, das ihr das ins Ohr geflüstert hat, in mich irgendwie verschossen ist. Ach so. Aber, ja. Ich würde fast wünschen, dass noch andere Frauen deiner Freundin das auch ins Ohr flüstern, will ich dir mal sagen. Vielleicht vielleicht ist das für dich eine Therapie und rüttelt dich wach. Wenn deine Partnerin oder Rinnen, oder in diesem Fall deine Partnerin, entsprechend hart reagiert. Was machst du mit der? Das würdest du doch auch nicht dulden wollen, wenn sie das mit dir machen würde. Ich würde ausflippen. So, wenn die 9 Kerle nebenher jetzt schon gehabt hätte in der letzten Zeit, würdest du ausflippen. Du nimmst dir aber das Recht heraus, das alte Lied. Das ist doch nicht in Ordnung. Ja, wie gesagt, es ist... Wenn du da so hilflos bist und sagst, ich kann nicht anders, du Armer, dann beichte deiner Freundin, was mit dir los ist. Und dann wollen wir mal gucken, ob du vielleicht ein bisschen mehr in die Gänge kommst. Das traust du dich aber nicht. Nee. So. Ganz ehrlich nicht, da hätte ich weil ich habe einfach zu viel Angst, sie zu verlieren. Würde dir recht geschehen. Was erwartest du von mir, was ich dir sage? Wenn ich wüsste, was du mir sagst, Sascha, dann hätte ich ja nicht anrufen. Wenn du überhaupt nicht weißt, was da in diesem Moment in dir vorgeht und du überhaupt keine Macht über dich hast, das zu verhindern, dann bleibt dir, wenn das wirklich so ist, aber ich glaube das ja auch nicht, dann bliebe dir nur noch eine Sexualtherapie, was ich aber, glaube ich, Quatsch finde in deinem Fall. Ich glaube, dass du das... Ich wüsste doch gar nicht, wie ich das machen sollte. Ja, gut, da kann man sich ja informieren. Aber einher würde dieses auch gehen mit einer Beichte, mit einer großen Beichte deiner Freundin gegenüber. Dann hättest du reinen Tisch gemacht und könntest neu anfangen. Wahrscheinlich würde deine Freundin dich rausschmeißen. Du meinst jetzt ganz ehrlich, ich soll zu meiner Freundin hingehen und sagen, ich bin ihr nochmal fremdgegangen? Ja, finde ich schon. Mit dem hohen Risiko, dass sie dich rausschmeißt. Ich denke mal, das Risiko ist absolut absehbar maximal. Ja, und dann ist es halt so. Vielleicht lernst du aus diesem Vorgang dann. Ich weiß es nicht. Glaubst du, dass ich dich ermutige, weiter zu lügen und das weiterzumachen? Nein, das habe ich auch nicht von dir erwartet. Nein. Und du willst, und ich willst du wirklich was an deiner Situation, in deinem Leben ändern? Ja, auf jeden Fall. Ich will diese Scheiße rauskriegen. So, ich meine, normalerweise sagt jeder Kerl, ja klar, gucke ich jedem hinterher, der auf der Straße rumrennt und gut aussieht, ja. Aber ich finde es bei mir langsam krankhaft. Okay, wenn du das so einschätzt, vielleicht sind da auch noch irgendwelche anderen Sachen im Tiefen, die wir jetzt gar nicht hier besprechen können. Ja. Dann würde ich dir eine Beratung empfehlen, eine psychologische Beratung. Ja. Wie du das machst und wohin du da gehst, werden wir dir jetzt im Hintergrund sagen und dann kannst du das für dich in deiner Heimatstadt in die Hände nehmen. Oh, das wäre super nett. So machen wir es, Sascha. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Alles klar. Viel Erfolg und alles Gute wünsche ich. Tschüss. Danke für das Gespräch. Gerne, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, falls ihr uns hier live erreichen wollt, bei 1 Live und im WDR Fernsehen jetzt um 1.26 Uhr. Angerufen hat uns die Katrin und die Katrin ist 32. Guten Morgen, Katrin. Ja, hallo. Katrin, um was geht's bei dir? Also, ich habe am 4. Dezember erfahren, dass ich eine BRCA2-Genmutation habe. Das erklärst du uns. BRCA steht für Breast Cancer. Für was steht das? Für Brustkrebs. Ach so. Breast Cancer. Und ja, das bedeutet eben, dass ich ein individuelles Risiko von 85% hatte, muss ich jetzt sagen, Brustkrebs zu bekommen. Moment, jetzt war gerade zu viel, jetzt habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Wann hast du das gesagt bekommen? Am 4. Dezember. Am 4.12. Also ich habe im Sommer eine Blutprobe abgegeben an der Uniklinik, an so einer genetischen Beratungsstelle. Ach so, das heißt... Weil in meiner Familie dieses Gen aufgetreten ist. Ich verstehe, das heißt, du hast eine Veranlagung für diese Art des Brustkrebses, richtig. Aber der Brustkrebs ist noch nicht ausgebrochen. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Also diese Ergebnismitteilung war ein Riesenschock für mich. Ja. Damit habe ich vorher gar nicht so gerechnet. Wie kam das denn überhaupt, dass du da mitgemacht hast bei dieser... Also bei meiner Großmutter, also meine Großmutter väterlicherseits hat sich vor ihrem Tod testen lassen. Die hatte Brustkrebs und bei mir in der Familie sind sehr viele Brustkrebsfälle. Und somit habe ich dann diese Kriterien erfüllt, an diesem Programm im Grunde teilzunehmen. Mhm. So, dann kam dieses Ergebnis, was natürlich erschütternd ist, ne? Ja. Oder, hat dich geschockt. Zumal ich wirklich komischerweise in dieser ganzen Zeit, wo ich auf das Ergebnis gewartet habe, immer davon ausgegangen bin, ich habe das nicht. Ne? Also, du trägst also, nochmal ganz, ganz einfach übersetzt, du trägst ein sehr hohes Risiko in dir, an Brustkrebs zu erkranken. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Nein. Also ich habe mich dann dazu entschlossen, prophylaktisch mir... das Brustdrüsengewebe entfernen zu lassen. Ach. Und, also du hast sehr schnell gehandelt dann. Ja, also weil das war die absolute Hölle. Ich habe vorher immer gesagt, wenn ich das habe, mache ich dieses Screening-Programm mit, was die anbieten. Also das ist eben die Alternative zur OP, dass man jedes halbe Jahr eben da antanzt und Ultraschall, Kernspinnen und Mammographie bekommt. Dann aber eben mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, bei mir über 85%, dann eben auch irgendwann gesagt bekommt, dass man Brustkrebs hat. Wenn man dann das Glück hat, dass es früh entdecken. Ne? Und es ist auch nicht so zuträglich für den Körper, ständig in ein CT zu gehen. Auch wenn man sich ständig sein ganzes Leben, jedes halbe Jahr oder dann wahrscheinlich auch öfter mit so einem Thema auseinandersetzt. Das zudem, psychisch auch. Auf jeden Fall. Jetzt hast du dich operieren lassen. Ich habe mich am 20. Januar operieren lassen. Was ist da genau operiert worden? Also da ist das gesamte Brustdrüsengewebe, was bei mir leider in Anführungsstrichen sehr viel war, also 1,4 Kilogramm. Auf beiden Seiten, also 700 auf jeder Seite, entfernt worden. Kann man so ganz, ganz profan sagen, dass die Brust abgenommen genau, also wurde? Das komplette Brustdrüsengewebe ist abgenommen ist worden und nur ein Hautmantel mit subkutanem Fettgewebe darunter ist belassen worden. Und dann hat man in dieser OP, also in meinem Fall Silikonimplantate eingesetzt. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Ja. Man kann das auch mit Eigengewebe machen zum Beispiel, das ist aber halt ein sehr hohes Operationsrisiko und wenn es da eben zu Reaktionen kommt, wie eine Nekrose, also dass das abstirbt oder so, dann hat man natürlich ein Riesenproblem. Ne? Das ist ja schon wirklich beeindruckend. Am 4.12. bekommst du dieses Ergebnis und im Januar lässt du schon so eine große Operation machen. Ja, also das war, aber wahrscheinlich ist das dadurch erklärt, dass ich mich schon seit meinem eigentlich 17. Lebensjahr mit dem Thema Brustkrebs beschäftige, weil eben meine Mutter auch erkrankt ist. Und dieses Gen habe ich ja von der väterlichen Seite. Zusätzlich ist meine Mutter aber noch erkrankt. So, ich habe sie auch eigentlich in der ganzen Krankheit immer begleitet. Ist deine Mutter aktuell noch erkrankt? Die ist jetzt wieder erkrankt. Ah ja. Ist schwer? Ist der Verlauf ja, schwer? Ja, also das ist ist halt einfach eine Scheißkrankheit. Das habe ich einfach so mitbekommen und das wird eben auch oft, finde ich, in den Medien so dargestellt, eben, weil sie nicht irgendeine Prominente erkrankt und nach 2 Wochen wird dann gesagt, sie gilt als geheilt oder so. Mhm. Das entspricht einfach auch nicht der Realität. Ne? Und wie geht es denn, bevor wir über dich jetzt weitersprechen, ja, noch eine Frage zu deiner Mutter. Wie geht es denn aktuell deiner Mutter? Ist es lebensbedrohlich im Moment? Na, sie hatte jetzt eine sehr starke Chemotherapie. Mhm. Und im Moment ist der Zustand eigentlich stabil. Mhm. Die war in der Reha, als ich erfahren habe, dass ich diese Genmutation habe. Ah ja. Mhm. So, wie geht es dir heute? Also das ist halt so eine ganz komische Situation. Deswegen habe ich halt auch angerufen. Zum einen habe ich ja das Ergebnis aus der Pathologie bekommen. Mein komplettes Drüsengewebe ist ja eingeschickt worden und untersucht worden und war tumorfrei. Mhm. Das war schon mal ein Grund für mich sehr zu freuen. Und eigentlich auch so diesen Ausblick zu haben, jetzt diese Krankheit nicht mehr bekommen zu können. Ist das definitiv so? Also eine normale Frau hat ein Risiko von 10% und ich habe jetzt ein Risiko von ungefähr 2%. Ach, also da komme ich wohl mit klar, vorher über 85. Und das ist ja wirklich eine sehr gute, glückliche Fügung, dass in dem Gewebe kein Kleinsttumor versteckt war, weil sonst hätte man wieder nicht... Genau, das war meine große Angst. Sonst hätte ich halt... Es hätte sein können, dass ich das irgendwie doch verstreut hätte. Ja, genau. Zumal diese genetisch bedingten Tumoren auch immer sehr ungünstig sind. Also die kann man sehr schwer mit Chemotherapie zum Beispiel behandeln. Bist du denn richtig froh jetzt, oder? Naja, also ich meine, das war... Ich habe jetzt Angst, dass welche mithören, die in der gleichen Situation sind und das machen müssen. Ich will denen halt keine Angst machen, aber das ist wirklich kein Spaziergang. Und hätte ich gewusst, wie schmerzhaft das ist, hätte ich es vermutlich mich nicht getraut. So habe ich es mich getraut. Es war echt die Hölle. Jetzt so geht es von den Schmerzen her wieder. Und natürlich, ich war natürlich vorher auch sehr zufrieden mit meinen Brüsten. Das ist jetzt natürlich zwar ein gutes Ergebnis, man sieht auch kaum Narben, aber es ist natürlich nicht so wie vorher und das Gefühl ist natürlich auch anders. Ne? Ja, das können wir Männer uns ja gar nicht vorstellen, aber mir wäre es schon ein komisches Gefühl, wenn ich hier sowas Künstliches hätte. Ja. Aber manche Frauen kommen damit gut klar. Und das dachte ich mir auch. Und ich meine, ich hatte auch Angst, dass ich immer jetzt so ein Fremdkörpergefühl habe, dass ich denke, ich trage immer irgendwas mit mir, was nicht zu mir gehört. Das ist gar nicht so. Ach so. Ja. Also ich habe einfach nur Schmerzen. Die sind jetzt mittlerweile etwas besser, aber die waren schon ziemlich heftig, weil das Implantat wird unter dem Brustmuskel platziert und der wird gedehnt. Und das macht halt unheimliche Schmerzen. Ist das eigentlich eine ähnliche OP, wie wenn Frauen sich ihre Brüste schöner machen lassen? Oder ist das noch gravierender, was du hast? Ja, das ist noch gravierender, weil man muss sich ja vorstellen, wenn man so viel Drüsengewebe entfernt, hat man ja eine riesen Wundfläche einfach. Ne? Das ist sonst nicht der Fall. Nein, genau. Da wird einfach auf das Vorhandene, im Grunde wird das Implantat dann unter den Muskel eingebracht und das vorhandene Drüsengewebe ist ja dann noch da drüber. Hat dir eigentlich zu dieser Operation dein Arzt oder die dich behandelnden Ärzte geraten? Also in dieser genetischen Sprechstunde haben die das, als ich dieses Ergebnis bekommen habe, angesprochen. Da habe ich aber so, also ich bin da auch alleine hingefahren, dummerweise, da war ich auch so in Tränen aufgelöst, dass ich zu dem gesagt habe, ich lasse mich da jetzt nicht auch noch operieren. Und also die haben da schon zu geraten, dass ich auch ehrlich gesagt gut finde. Ist das eine Operation, die die Krankenkasse übernimmt? Ja, also wenn man diese Genmutation hat, dann wird das komplett übernommen. Wie lange warst du jetzt insgesamt im Krankenhaus? Im Krankenhaus war ich 9 Tage. 9 Tage, das geht dann ja noch nach so einem großen Eingriff. Aber die Zeit zu Hause war schon ganz schön ätzend. Ja, und es, wie du gerade sagst, tut ja immer noch weh. Ja, ne? Genau, also es tut immer noch weh. Andererseits hast du jetzt tolle Brüste und die werden auch lange toll bleiben. Ja, stimmt, genau. Ja, Frage, lange. Kannst du dieses Implantat oder diese Implantate immer tragen oder müssen die ausgewechselt werden? Es gibt verschiedene Arten von Implantaten und ich habe mich für die entschieden, die so eine besondere Beschichtung haben, die eben mit dem Gewebe verwachsen sozusagen und die eigentlich vom Hersteller eine lebenslange Garantie geben, wobei man sich da natürlich nicht immer hundertprozentig sicher sein kann. Ne? Muss man das denn auch so im Auge behalten und das muss das untersucht werden, so alle paar Jahre? Oder? Genau, also hinterher glaube ich nur noch alle, weiß ich nicht, 5 Jahre oder so, da hat auch der plastische Chirurg halt ein Interesse dran, dass er einfach guckt, wie es so den Leuten geht. Und eigentlich ist das ja eine große Gnade der medizinischen Entwicklung, dass Mann oder in dem Fall ist das Frauen sich solche Eingriffe unterziehen können. Finde ich auch, aber es gibt halt auch viele andere Meinungen dazu. Also es gibt viele, die das überhaupt nicht verstehen, wie man sich im Grunde von einem gesunden Gewebe trennen kann. Wobei ich das als Glück sehe, dass ich überhaupt noch über gesundes Gewebe verfügt habe. Ne? Weil wenn man jetzt dir sagen würde, zu 85% wirst du erschossen, wenn du gleich auf die Straße gehst, würdest du ja auch nicht auf die Straße gehen. Ja, also ich verstehe die Bedenken auch überhaupt nicht. Gut, nee. Das Gewebe ist noch gesund, aber genau. Es kann ja ganz schnell umkippen. Genau. Oder es ist vielleicht sogar schon in kleinster Art und Weise umgekippt. Ne? Und ja, zum Glück nicht. Also das genau, bei dir ja nun nicht. Ja, genau. Und ich meine, man erfährt ja auch ganz oft, dass in diesen ganzen Screening-Programmen kleine Tumoren eben ganz schnell auch mal übersehen werden. Was hat deine Mutter dir geraten, was du meine schon... Mutter war total. Meine Mutter hat natürlich erstmal gewartet, was ich für eine Entscheidung treffe und war dann total glücklich, dass ich mich dazu entschieden habe. Und dass alles dann so gut gelaufen ist. Bist du in einer Partnerschaft im Moment? Ja. Und wie war die Meinung deines Freundes oder Mannes? Der war natürlich auch genau wie ich völlig fertig, als wir das Ergebnis erfahren haben. Das will ich jetzt gar nicht beschönigen, aber dem war in dem Moment auch sofort klar, dass ich keine andere Chance habe. Und hat das dann auch unterstützt und ja, auch gesagt, Fall, ja. Ne? Was würdest du, du hast dich ja sehr viel mit dem Thema beschäftigt, was würdest du Frauen, fass es vielleicht nochmal zusammen, du hast es am Anfang gesagt, welche Frauen sollten sich einer solchen Untersuchung unterziehen? Also ich würde das immer dann machen, wenn gehäuft Brustkrebsfälle in der Familie auftreten. Natürlich ist es immer am einfachsten, wenn diese Mutation schon irgendwann mal untersucht wurde, aber eigentlich müsste bei jeder Frau, die unter 35 Jahren erkrankt, müssten eigentlich so die Alarmglocken klingeln. Man macht das ja auch so, wenn jetzt, sage ich mal, eine junge Frau mit 30 Brustkrebs bekommt, dann macht man immer diese Genuntersuchung. Aber wenn, es geht jetzt um die Frauen, die die Erkrankung noch nicht haben, aber vielleicht Angst haben. Also wichtiger Hinweis ist, wenn in der Familie häufig in der ganz nahen weiblichen Verwandtschaft Brustkrebs aufgetreten ist. Genau, nicht nur Brustkrebs, also es gibt ja BRCA1 und 2. Ich habe 2, da ist nur ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Ach so. Und dann gibt es noch BRCA1, die haben auch ein sehr stark erhöhtes Risiko für Eierstockkrebs. Ah, verstehe. Jede Frau kann da ja auch sich genaue Auskünfte bei beim Gynäkologen holen. Genau, übrigens in den Unikliniken in diesen genetischen Beratungsstellen. Ja, genau, ja. Übrigens, ich habe gerade so gesagt, die wenn in, oh, jetzt bricht die Leitung weg. Irgendwie höre ich dich gerade ganz schlecht. Ja, ich wollte einen Satz auch nur noch sagen. Ja. Ich habe gerade gesagt, wenn in der weiblichen Verwandtschaft, engen Verwandtschaft was aufgetreten ist, es gibt auch Brustkrebs bei Männern. Ja, genau, die Männer haben ein 5%iges Risiko, dann Brustkrebs zu bekommen, was für einen Mann ja eigentlich recht hoch ist. Finde ich auch. Also ich weiß es auch noch nicht so sehr lange und mich hat ein Arzt daraufhin mal aufmerksam gemacht. Kann man als Mann auch ganz gut leicht schnell abtasten, ob irgendwas ist. Richtig, und, das ist auch total wichtig. Ja. Katrin, das war interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ich wünsche dir gute Besserung, damit die Schmerzen bald ganz verschwunden sind und du dich gut arrangierst mit den neuen Brüsten. Okay, danke. Alles Gute. Ja. Tschüss. Jetzt war die Leitung aber wirklich alle. So, ihr Lieben. Wir machen weiter mit Christian und der ist 34. Guten Morgen, Christian. Ja, hallo. Hallo, Christian. Über was reden wir? Ich habe meine Frau mit ihrem Chef erwischt. Ach du lieber Himmel. Ja. Du hast deine Frau mit ihrem Chef erwischt. Ja. Wie? Erzähl. Ich hatte schon, ja sagen wir mal, schon ein halbes Jahr den Verdacht. Weil immer Überstunden waren, Überstunden. Immer nur die beiden. Und das Büro ist gut einblickbar von einem Parkplatz aus. Und da hatten die beiden über Weihnachten zusammen Urlaub. Wie? Wer hatte Urlaub? Also er hatte Urlaub, 2 Wochen. Ja. Meine Frau hatte 2 Wochen Urlaub. Ja. Und am 4.1. Hatte ich dann immer angerufen, wann sie jetzt Feiern macht. Und hat sie immer gesagt, sie weiß noch nicht. Ich meine, sie hatte Urlaub. Ja, am 4.1., den ersten Arbeitstag wieder. Ach so. Und hat sie immer gesagt, ja, sie weiß noch nicht. Und das kam mir schon wieder so spanisch vor. Und bin ich dann dahin gefahren und habe geguckt. Und habe ich sie mit dem Chef gesehen, wie die, also von außen, wie sie wild am Rumknutschen waren. Das ist ja wirklich wie in einem schlechten Film. Ja, so. Du hast im Dunkeln auf dem, es war abends dann schon dunkel. 5:45. Ja gut. War düster, draußen, düster um die Zeit. Ja. Hast du auf dem Parkplatz gestanden, hast da reingespringst in dieses Büro. Genau. Und hast die beiden gesehen. Konnten da andere Leute auch reingucken? Ja, zig Leute. Aber wie blöd müssen die denn sein, dass die das dann da auf beleuchteter Bühne machen? So, da hast du gesehen, wie deine Frau mit dem Chef, mit ihrem Chef rumknutscht. Und hast du noch weitergeguckt, was die gemacht haben? Ich habe sofort in meine Jacke gegriffen, aber mein Handy hatte ich im Auto. Bin ich dann sofort zum Auto hin, habe das Handy rausgeholt, angerufen und da ist sie auch noch dran gegangen, ob nichts wäre. Und hab sie dann zur Sau gemacht. Ich so, ich habe euch gerade gesehen. Wie, du hast uns gerade gesehen, sagt sie. Ich so, ich stehe hier draußen. Das ist ja absurd. Ja. Ich hätte an der Stelle noch ein bisschen länger gewartet. Ja, ja, habe ich mir auch nachher gedacht. Wer weiß, was sie da noch gemacht hätten. Ja. Ja, und dann konnte sie ja das nicht abstreiten. Sie sagte, was hast du gesehen? Hast du noch gesagt, was hast du gesehen? Ja, da hast du gesagt, ich habe gesehen, dass ihr euch geknutscht habt. Ja. Und dann sagt sie? Hat sie erstmal gar nichts so gesagt. Ja, und später dann? Habe ich gesagt, ich so, du kommst, bewegst dir sofort den Arsch runter, weil da unten die Tür war ja nachher zu. Obwohl die Tür normalerweise nie zu war. Ja. Und hat sie erstmal noch 10 Minuten gebraucht, um runterzukommen, weil angeblich war sie ja so geschockt. Hm. So, und dann kam sie runter und wie war das Gespräch dann? Ich wollte normalerweise den Hausschlüssel haben und alles Mögliche und wollte sagen, getrennte Wege. Aber jetzt sind wir ja schon fast 15 Jahre verheiratet. Und ich hatte eigentlich ja schon, sagen wir mal, so ein halbes Jahr den Verdacht. Habt ihr Kinder? Ja, sie ist jetzt 15. Ja, ja, nochmal, sie kommt dann da raus. Und was sagt die dann? Sie ist im Auto angestiegen, habe sie erstmal zur Sau gemacht. Klar. Ja. Und dann sagt sie, lass uns zu Hause drüber reden. Okay. Was hat sie denn dann zu Hause geredet? Ja, sie sagte, wäre das erste Mal gewesen. Glaubt kein Mensch, oder? Nein. Er hätte sie angeblich nur getröstet. Oder wollte sie trösten. Warum war sie denn traurig? Sie hat noch einen 400-Euro-Job. Und den hat sie einen Monat vorher verloren. Und sagte sie... Sie hat noch einen anderen 400-Euro-Job. Nein, also wo sie jetzt ist, ist das ein Vollzeitjob. Ja, und welchen 400-Euro-Job hat sie verloren? Da war sie im Hallenbad und den hat sie verloren. Sind denn 400 Euro weniger. Okay, hat der Chef, bei dem sie einen Volljob hat, hat sie getröstet, angeblich. Sie sagte dann eben, sind 400 Euro weniger und wie soll das alles weiterlaufen. Hast du denn gesehen, dass die richtig geknutscht haben? Ja. Drei, vier Minuten lang. Hättest du wirklich mal noch ein bisschen gewartet? Ja. Ja, nun gut, das ist jetzt gelaufen. Habe ich mir nachher auch gedacht. Hätte ich mal ein bisschen gewartet, ja, und gucken, was weitergeht. Aber in dem Moment, wo ich die gesehen habe, und ich habe ja wirklich ein halbes Jahr vorher den Verdacht gehabt. Ja, ist man erstmal geschockt und weiß gar nicht, was man... Ich bin sofort zum Auto gerannt. Ja. Nicht ganz mal gelaufen, gerannt. Christian, das war in diesem Januar, ne? Ja. Ja. So, und jetzt haben wir März. Wie ist die Stimmung bei euch zu Hause? Es war wieder kurze Zeit wieder gut. Seit gestern wieder... Scheiße. Weil ich gehört habe, dass sie sich in ihn richtig verknallt hat. Ach so. Die Geschichte geht so in der Weise noch weiter. Sie hat dir gestanden, dass sie sich Von dem Chef, die Frau, hat mir das heute gesagt. Vom Chef? Beziehungsweise gestern. Gott, ja, es ist eigentlich lustig. Ich lache, aber das ist ja wirklich wie in der Soap. Ja. Der Chef der Frau hat dir das gesagt. Ja. Die Frau des Chefs hat dir das gesagt. Wie ist die denn an dich herangetreten? Ich habe sie sofort am nächsten Tag angerufen, wo ich die beiden erwischt habe. Ach so, da war die auch alarmiert. Ich hab sie sofort angerufen und habe gesagt, weißt du eigentlich, was dein Mann mit meiner Frau macht? Deine Frau arbeitet nach wie vor da. Ja. Die geht jeden Tag dahin. Ja. Und du bist jeden Tag in Angst. Ja. Hast du denn deine Frau jetzt damit konfrontiert, mit dieser neuen Vermutung? Ja, sicher. Und was hat sie gesagt? Ja, sie fährt morgen früh wieder dahin. Naja, das ist keine Antwort. Ist sie verliebt in den oder ist sie nicht verliebt? Angeblich nein. Die Frau des Chefs, woher weiß die das denn? Wieder von das ist von so eine, ist ein Bildungsträger, wo die arbeiten. Und da ist so eine Sozialpädagogin. Also Flurfunk, quatschen und ratschen. Und sie hat meine Frau gefragt, wie das alles so ist. Und sie hat auf alles geantwortet, außer auf die Frage, ob sie ihn verknallt ist. Darauf hat sie nicht geantwortet? Ja. Und daraus schließt du, dass sie verknallt ist? Alle. Alle. Mann, Christian. Und du? Ich weiß es nicht. Die sagt, du hast den Eindruck, dass die dir auf der Nase rumtanzt und dir nicht die Wahrheit sagt. Ja. So wie du es jetzt schilderst, glaube ich das auch. Und vom Parkplatz aus wurden da schon welche gesehen, die, ich sage es einfach mal so auf Deutsch gesagt, die in dem Büro am Poppen waren. Und das waren die einzigen beiden, die immer Überstunden gemacht haben. Aber da hat man die nicht erkannt, oder wie? Denjenigen könnte ich fragen, ob die beiden das gewesen wären. Ja, komm. Aber das will ich gar nicht. Nee, das, so geht das auch nicht. Du musst ansetzen bei deiner Frau. Und die Frage stellen, was ist mit unserer Ehe los? Sie streitet alles ab. Und da habe ich noch erfahren, wo sie da angefangen hat letztes Jahr, Entschuldigung, dass sie gesagt hätte, dass sie sich schon nach einem neuen Mann umguckt. Das hast du auch irgendwie erfahren über 1000 Ecken? Ja. Wie ist denn so eure Stimmung? Ja gut, jetzt war sie jetzt nicht gerade sehr gut, aber bevor das passiert war im Januar? Ja, wir hatten uns ein bisschen auseinander gelebt, wirklich. Schlaft ihr noch miteinander? Hat da nachgelassen. Also wo sie im Büro angefangen hatte, hat alles nachgelassen. Und habt ihr jetzt in den letzten Wochen miteinander geschlafen? Ja. Ging das von dir aus? Ich sag mal zu 95% immer von mir. Ja, lass es doch mal sein. Ja. Dann wirst du sehen, ob sie wirklich will. Wahrscheinlich macht sie es nur dir zuliebe. Ja, denke ich mal. Ja, es ist doch demütigend für dich. Dann lass es doch lieber ganz sein. Eigentlich schon, ja. Ist doch furchtbar sowas. Ja, also das wäre natürlich jetzt ein klassischer Fall für eine Eheberatung. Waren wir schon. Wart ihr schon? Wir hatten das erste Gespräch und das dauerte immer zig Monate. Ja. Bis man wirklich wieder drankommt. Und hat das was gebracht? Ein bisschen. Sie fing an zu heulen da. Das war, ich sag mal, 3 Wochen danach sofort. Hat sie denn da irgendetwas gesagt, was sie so dir noch nie gesagt hat? Nein. Alles abgestritten. Wann ist das nächste Gespräch? Wissen wir ja noch nicht. Die rufen uns an. Ach so. Das ist auch nervig, ne? Ja, die haben gesagt, das kann bis zu einem Jahr dauern. Ach Gott, das ist alles nicht richtig gelöst. Ja. Da ist man in Sorge und in Problemen und wartet auf so ein Gespräch. Es war eine Zeit lang jetzt richtig super und wir hatten viel unternommen zusammen und aber wenn wir wieder so... Christian, wenn du so alarmiert bist und wenn das alles so stimmt, wie du es mir gesagt hast, und dann wäre ich auch sehr alarmiert. Ja. Dann könnte ich nicht so normal weiterleben mit der Frau. Nee, ich habe auch zu ihr gesagt, ich so, wenn du jeden Tag da wieder hinfährst, ich so, ich weiß doch nie, was läuft, auch wenn du keine Überstunden mehr macht. Nein, die soll dir klar ins Gesicht sagen, was sie für dich noch empfindet und ob sie mit dir zusammen sein will. Das ist die absolute Grundfrage. Was empfindest du für mich, willst du mit mir zusammen sein? Sie hat mir jetzt die letzte Zeit gesagt, ich denke mal, dass sie sich in ihn verliebt hat und die eine Affäre hatten, und wo ich sie erwischt habe, hat er es beendet. Aber sie ist trotzdem unglücklich. Ich würde, also gut, wenn dieser Termin für diese Eheberatung dann noch lange dauert, würde ich ihr die Pistole auf die Brust setzen. Ich würde ihr sagen, pass mal auf, du musst mir jetzt die Wahrheit sagen. Wenn du mir nicht die Wahrheit sagst, ziehe ich vorläufig aus. Habe ich ihr heute gesagt. Ja, dann musst du es aber auch machen. Ich habe gesagt, ich möchte heute die Wahrheit wissen, also beziehungsweise gestern. Ja. Habe ich gesagt, ich möchte die komplette Wahrheit wissen. Ja. Ich so, sonst bin ich morgen früh weg. Ja. Aber das musst du auch dann sein. Ich habe gerade schon meine, war das gerade vorhin, meine Taschen gepackt. Sehr gut. Weißt du, wohin du gehst? Nein. Ja, das musst du dir natürlich überlegen. Ja. Das musst du dir überlegen. Das sonst ist die Frage. Das wird sie sich auch denken und dann denkt sie sich nur, naja, der bleibt ja so hier. Das ja, sind alles so. Ja, das ist es ja. Ja, da musst du, bevor man so eine heftige Drohung ausspricht, muss man vorher klug überlegt haben, was man dann, wie man dann vorgeht. Sonst verlierst du ja deine Glaubwürdigkeit. Ja. Im Übrigen, dieses ganze Affentheater ist natürlich für euer 15-jähriges Kind auch die Hölle. Der hat schon einiges mitgekriegt und das ist das Traurige. Ja, das ist das Traurige. Deswegen müssen da klare Verhältnisse geschaffen werden. Und wenn du erstmal weg bist, hast du keinen Freund oder einen Verwandten, wo du hinziehen kannst eine Weile? Ja, es sollen dann nicht alle mitkriegen. Ja gut, also du kannst dir da nicht auch noch auf Rücksicht nehmen. Also, doch, also... Ja, es müssen ja nicht alle mitkriegen, aber hast du keinen vertrauten Menschen? Nicht wirklich. Nicht. Ja, dann kannst du nicht wegziehen. Hast du denn Geld für ein Hotel? Nee. Nee. Ja gut, ist das natürlich auch, so geht's dann auch nicht. Ja, aber es führt kein Weg drauf vorbei, du musst da eine Lösung finden, auch wenn du rausgehen willst, wohin du gehst. Also das kann ja nicht so weiter vor sich hinwursteln da. Weil, und sie nutzt es aus, dass sie die Alleinverdienerin ist. Achso, du hast gar keinen Job im Moment. Nee. Ach so, noch schwieriger. So, es muss was geschehen. Ich finde, dass du auch großen Druck auf sie ausüben musst und darfst, dass sie sagt, was mit dir los ist. Sie sagt immer, ich versuche sie zu erpressen. Ja, das ist, ja, gut, was hat erpressen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte nicht, dass du jetzt wieder da ins Büro fährst. Ja, darum geht es auch gar nicht. Wenn die Sache abgeklärt ist, kann sie ans Büro gehen. Sie soll sich zu eurer Beziehung äußern. Du musst was tun. Und du musst glaubwürdig handeln, Christian. Ich möchte auf jeden Fall aber, dass wir dich nochmal anrufen. Vielleicht gibt es auch noch eine Möglichkeit, doch noch schneller an eine Beratungsstelle zu kommen. Ja, wäre super. Und wenn das nicht mit euch beiden klappt, damit du auf jeden Fall eine Anlaufstelle zur Beratung. Ja, okay? Ja, alles klar. Wir melden uns gleich, ja, Christian. Super, danke. Alles Gute wünsche ich. Jo, tschüss. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Gisela, 65, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Gisela. Ich habe schon ein paar Mal versucht, mit dir zu reden, aber ich habe... Jetzt haben wir uns. Mein Mann hat jetzt, oder ich habe für meinen Mann jetzt das Jahrgedächtnis in einer halben Stunde. In einer halben Stunde. Er ist zu Hause gestorben. Er wollte zu Hause sterben. Weil ich Krankenschwester bin, habe ich ihm auch den Wunsch erfüllt. Er hat im Dezember offenbar gemerkt, er hat ja etwas an Gewicht verloren, aber nicht so, ja gut, wenn man jeden Tag zusammen ist, merkt man es vielleicht nicht. Und und dann sollte er zum Röntgen gehen, weil der Arzt den Verdacht hatte auf ein Bronchialkarzinom. Mhm. Und dann hat er gesagt, da brauchst du mich gar nicht erst hinfahren, wenn du mir versprichst, dass ich in meinem Zimmer bleiben darf. Wir haben eine Dreizimmerwohnung, Küche, Diele, Bad. Mhm. Und er hatte so ein separates Zimmer, weil wir hier kein Kind haben. Mhm. Und hat sich da zurückgezogen, hat sich das schön eingerichtet und dann hat er mich immer wieder gefragt, auch als es dann so langsam bergab ging, darf ich in meinem Zimmer bleiben? Mhm. Dann habe ich mit der Krankenkasse Rücksprache gehalten, weil ich ja nun einen Nachtstuhl brauchte und er hat einen Dekubitus, weil er immer auf der rechten Seite lag, im Hüftgelenkbereich. Ich habe die Verbände gemacht, er hatte das Ohr kaputt, dann habe ich ihm so eine Kinderdecke übers Kopfkissen, damit das nicht so am Kopfkissen scheuerte. War er, Gisela, kurze Zwischenfrage, war er überhaupt nicht im Krankenhaus? Nein. Keine Operation, keine Chemotherapie, gar nichts? Nein, er hatte vor 5 Jahren mal den Verdacht auf einen Herzinfarkt, was sich aber hinterher herausstellte, es keiner war. Er hatte da einen erhöhten Blutdruck von 240 zu 140 und ich habe gedacht, pass auf, jetzt kriegt er irgendwie einen, wie wir so in unserer Sprache sagen, gewischt. Er kriegt einen Apoplex. Nein, ich habe ihn auch ins Krankenhaus gefahren, der Arzt wollte den Krankenwagen rufen. Ich habe mit diesem Hausarzt im Krankenhaus selbst zusammengearbeitet. Er war zwar in der Inneren, ich in der Chirurgie. Und naja, mein Mann hat dann gesagt, wenn er mich pflegt, möchte ich gern zu Hause bleiben. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Ja. Und er ist vor einem Jahr gestorben. Ja, er ist mir von Sonntag auf Montag, er hat mir den ganzen Sonntag gesagt, heute ist Sonntag, morgen ist Montag. Hat er einen schweren Tod gehabt? Eigentlich nicht, Domian. Er hat immer mit mir gesprochen, er hat mich gerufen, dann ist er mir mal kopfüber aus dem Bett gefallen. Das heißt, er hat das obere Teil verwechselt mit dem Ausstieg nach rechts. Und er hing dann halb draußen und halb in seinem Bett. Dann habe ich ihn wieder zurückgeholt und habe gesagt, leg dich jetzt mal hin und es wird schon alles wieder gut. War er in der letzten Stunde, in den letzten Stunden bei Bewusstsein? Ja. Ja. Ja, er hat zu mir immer wieder gesagt, wenn ich nach ihm geguckt habe und ihn gestreichelt habe, hat er immer gesagt, du hast ein gutes Herz und ich werde es dir irgendwie gut machen. Aber das ist doch eine ganz tolle Aussage, wenn er das in deiner schweren Stunde so zu dir gesagt hat. Das heißt, du hast alles richtig gemacht. Das hängt mir nur nach, Domian. Ich meine, ich habe, wie gesagt, ich würde es heute, ich habe heute, weil ich ihn ja immer getragen habe, er war ja nachher so kraftlos. Ich habe ihn zur Toilette gebracht, ich habe ihn zurückgebracht, ich habe ihn gewaschen, ich habe seine Verbände gemacht. Aber er war eben schwach. Und da war jemand von der Krankenkasse hier und hat gesagt, würde sich direkt drum kümmern, Dekubitusbett und einen Nachtstuhl und so weiter. Dann riefen die montags morgens an, dass das geliefert werden sollte. Habe ich gesagt, jetzt brauchen sie es nicht mehr liefern, er ist heute Nacht gestorben. Als die Sterbestunde kam, hat er das da gespürt? Ja, Domian, es war ganz seltsam. Ich bin immer zwischendurch reingegangen, weil ich merkte, die Atmung wurde schwerer. Und dann habe ich gefühlt, da war sein Hemd feucht. Und er hat immer so ein Hemd an mit kleinen so Ärmelchen drin, also so die Schulterpartien bedeckt. Und dann fühlte ich und ich denke, oh, das ist, musste wechseln. Und dann sage ich, lass uns das Hemd wechseln. Und was er vorher immer hat sich an meinem Hals hochgezogen, er konnte sich nicht mehr selbst aufrichten. Und dann haben wir das alles gemanagt. Aber als ich sagte, wir ziehen eben ein sauberes Hemd an. Ich gehe zum Schrank, hole das Hemd raus. Da saß er schon, was er vorher nicht konnte. Und ich setze mich neben ihn, weil das ja erst muss der Kopf rein, dann die Arme. Und da dreht er sich zu mir um, ich habe das Hemd in der Hand, will das über den Kopf, da dreht er sich um, verdreht die Augen und fällt mir auf die Schulter. Also, Domian, ich habe das Zimmer gemieden. Das glaube ich. Ich konnte nichts wegräumen. Ich habe, da liegt noch mein Block von den Aufzeichnungen, dass ich dabei welche Medikamente genommen habe. Du sagst, du hast das Zimmer gemieden. Meidest du es heute immer noch? Nein, ich fange langsam an, wie soll ich sagen, so ein bisschen das mal hier hinzuräumen und das mal da hinzuräumen. Hast du seine Sachen noch? Alle. Ich habe nichts von ihm weggetan. Weder Unterwäsche noch Hemden noch Hose. Vielleicht wäre das sehr gut, Gisela. Du musst es ja nicht wegschmeißen. Du kannst es ja überlegen, dass es armen Leuten gibt, die einen Nutzen davon haben. Das wäre in seinem Sinne auch. Und du hättest die Möglichkeit, etwas mehr loszulassen. Ja, zum Trauern, ich habe auch schon darüber nachgedacht, Domian, es an Leute zu geben, die sichtbar so Organisationen wie Rote Kreuz abholen. Weißt du, ich glaube, das ist natürlich leicht gesagt, aber ich glaube schon, dass zur wirklich tiefen Trauer auch Loslassen gehört. Ja, das ist mir klar. Nur und lass mich das vielleicht noch sagen, ist mir wichtig, so wie du es gerade geschildert hast, warst du ja eine ganz, ganz tolle Frau und ganz liebende Ehefrau und hast alles getan für ihn, was für ihn gut war. Und er hat es ja auch hoch dir anerkannt. Ja, das hat er noch in der Nacht, bevor er starb, hat er noch zu mir gesagt, du hast ein gutes Herz. Ja, genau. Und das ich werde es dir irgendwie gut machen. Das ist ein großer Trost für dich. Ja. Jetzt wäre nach einem Jahr vielleicht schon die Zeit, ein bisschen nach vorne zu schauen. Ja, Domian, ich bin, wie gesagt, noch 64, werde im Dezember 65. Ich gehe nebenbei noch im Sicherheitsdienst arbeiten. Gisela, weißt du was, ich musste dich jetzt ganz traurigerweise abbrechen, weil die Sendung vorbei ist. Aber wir rufen dich gleich wieder an. Ja. Du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Ist gut, Domian. Liebe Gisela, bis dann. Tschüss. Ich danke dir, Domian. Ciao. Danke. In der Technik, Volker Thake. Morgen sind wir wieder da. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen.